Aufgabe 5a. Papa, Papa. Hallo. Hallo, mein Schatz. Gül, das ist meine Frau Flori. Flori, das ist Gül Parlak. Sie kommt aus der Türkei. Guten Tag, Frau Parlak. Wie geht es Ihnen? Hallo, Frau Alsamir. Danke, gut. Und du? Wie heißt du? Paul. Er heißt Paul. Hallo, Paul. Und auf Wiedersehen. Bis morgen, Yusuf. Wiedersehen, Frau Parlak. Tschüss, Gül. Mach's gut.